Tja, Freunde, Freitagnacht, ihr seid alle da, wie sich das gehört. Ich freue mich drüber. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und ohne lange zu fackeln, fangen wir jetzt sofort an mit Patrizio. Und der ist 18 Jahre alt. Patrizio, hi. Tag, Jürgen. Ja, du hast mich angerufen. Ja. Du hast 0180 5678 111 gewählt. Ja, genau. Warum? Ja, weil ich mich über den Ballermann äußern will. Über den Ballermann? Ja. Warst du schon da? Ja, letzte Woche. Erzähl. Wir sind alle ganz Ohr. Ja, das war nicht so, wie es in der Werbung rüberkommen soll. Die Stimmung war nicht so. Aha, was ist vorgefallen? Oder was war los? Ja, gerade abends war immer so Party abgenannt, Ballermann und so. Wir waren dort, aber so groß hatte ich gerade die Stimmung auch nicht. Mhm. Wie war die Stimmung denn da? Ja, es ging schon ein wenig, aber nicht so, wie es im Fernsehen rüberkommt. Was hattest du denn erwartet? Ja, voll die Party, viele Mädchen und so, aber es war nicht so viel los. Also es war kaum Party, kaum Frauen da und nichts zu trinken, oder wie? Ja gut, trinken schon, aber alles überteuert. Ja, also Ballermann ist ja, wie ich mittlerweile gelernt habe, ich war da noch nie, das ist ja nicht nur eine Kneipe, ne? Das ist so ein ganzer Küstenstreifen da irgendwie, oder? Ja, und ja, da hat so mehrere Kneipen, da gab schon ein paar gute, aber ich bin da selber noch eine Lehre. Ja. Und da, die Preise dort, da kann man nicht lange überleben. Wie sind die Preise denn? Was kostet denn ein Bier? Also ein Bier in der billigsten Kneipe, Köln-Kalk, da waren wir fast jeden Abend. Da kostet ein Bier 550 Peseten. Moment, die Kneipe heißt Köln-Kalk? Ja. Aha. 550 Peseten. Ja, das sind 5,50 Mark ungefähr. Ist eine Stange Geld, ne? Ja, und das ist ein kleines Bier, also 0,3. Und wenn man so ein bisschen ausweicht, so um die Kurve geht, in eine Seitengasse rein, ist da nicht mehr los vielleicht? Ist es da nicht netter? Ja, aber mehr oder weniger gefährlich. Also wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Welche denn? Ja, wir haben da einen Transvestitenstrich getroffen. Was habt ihr getroffen? Transvestitenstrich. Transvestiten. Also da kamen 4, 5 verkleidete Männer auf uns zu. Und ihr habt gedacht, das sind Mädels? Ja, wir haben mit denen gesprochen und mein Kumpel Flipper, der hat sich einfach angesprochen und da haben wir gemerkt, dass es Männer sind. Wie viele Jungs wart ihr? Zu fünft, ja. Doch, ja. Ja, die ich höre die schon im Hintergrund, ja, ja. Aber es kam dann nicht zu Annäherungen, es wurde nur ein bisschen miteinander gesprochen. Nee, wir sind da gleich wieder gegangen, weil wir gemerkt haben, dass es Männer waren. Da habt ihr Schiss gekriegt und habt gesagt, bloß weg hier. Ja, ja. Was habt ihr denn erwartet? Warum seid ihr denn da hingeflogen überhaupt? Ja, wir haben Spaß zu haben. Was? Um Spaß zu haben. Ja, wir haben ja die Reportage im Fernsehen gesehen und dachte, da müssen wir sofort hin. Und habt ihr gedacht, da lassen wir mal voll die Sau raus, was? Ja, mehr oder weniger, ja. Wie lange warst du da? Eine Woche, also wir sind gestern gekommen. Eine Woche. Und zum allerersten Mal, ne, wart ihr da? Ja. Mhm. Ja, Resümee, was ist das für ein Ergebnis jetzt? Nie wieder Ballermann, oder wie? Also vom Preis her lohnt sich nicht. Vom Preis her lohnt sich nichts? Von den Frauen her, sagst du, lohnt es sich nicht? Von der Party her lohnt es sich nicht? Ja, also Frauen gab es schon ein paar, aber die Stimmung war nicht so, wie es gerade in den Reportagen rüberkommt. Also nächstes Jahr nicht nach Mallorca? Nein. Nichts? Definitiv nicht. Wohin? Habt ihr schon irgendwas ausfindig gemacht, wo ihr vielleicht hin wollt? Rimini mal probieren. Rimini? Ja. Naja, ich glaube, da ist es auch nicht so ganz billig. Ja gut, aber im Gegensatz zum Ballermann, also wir haben gerade mal einen Eimer getrunken, der kostet ab 60 Mark. Und was hast du denn jetzt in der einen Woche ausgegeben? Also Flug, 910 Mark mit Hotel. Ja. Das geht eigentlich, okay, man kann sich auch drüber streiten. Ist auch schon ganz gut. Ja, aber es war nur Halbpension, also dann noch Getränke und Verpflegung 1200 Mark. 1200 Mark? Ja. Kriegst du woanders auch einen ganz guten Urlaub für, glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Patrizio, grüß die Kumpels. Ja, kann ich noch einen Gruß loslassen? Ja, klar. Ich grüße den Lagi, den Olli, den Tripper und den Speedy Folk. Und die sitzen neben dir wahrscheinlich alle. Ja. Das ist natürlich logisch, die dann mal zu grüßen, alles klar. Tschüss, okay, Patrizio, danke. Ciao. Also, falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet, wir sind heute ganz offen. Wir können über Ballermann, wir können über Sex, wir können über Helmut Kohl reden, wir können über Gott und die Welt reden oder über Fliegen und Untertassen, was ihr wollt, was euch auf den Nägeln brennt oder worüber ihr gerne mal reden wollt oder worüber ihr schon immer mal reden wolltet mit mir. Telefonnummer 0180 5678 111. Nach der Pause gibt es auch heute eine kleine Domian-Postecke. Weiter geht es jetzt mit Conny und Conny ist 48. Ja, Domian, grüß dich. Erstmal fein, dass ich dich endlich mal erreicht, beziehungsweise dass ich mal durchgestellt werde. Ja. Also bei mir geht es nicht um Ballermann, sondern du hast vorhin ein Stichwort gegeben, auf den Nägeln brennt. Was brennt denn? Ich bin ja nun nicht mehr so ganz taufrisch. Ja. Ich mache hier gerade Schleichwerbung, das muss ich mir zustellen. Du bist nicht so taufrisch, sagst du, aber was denn? Ja, nach dem kalendarischen Alter, aber jetzt habe ich festgestellt, nachdem ich eine Sendung gesehen habe, dass ich auf Fußfetischisten stehe. Wie? Im zarten Alter von 48 Jahren? Ja, genau. Kriegst du das für dich raus? Ja. Wie hast du da Klick gemacht? Ah, das war also ganz geckig irgendwo. Ich tapp ja nur ganz gern durch die Kanäle, weil mich die Sendung eigentlich nicht so sehr interessiert. Nach dir schlafe ich übrigens ganz, ganz toll ein. Du hast eine irre beruhigende Wirkung auf mich, muss ich dir mal sagen. Ist das jetzt ein Kompliment oder eine kritische Äußerung? Nein, das ist ein wirkliches Kompliment. Ich hoffe nicht, dass alle Zuschauer einschlafen. Nein. Ich sag dir danach. Danach. Ja, das weil ist deine okay. Sendung ist immer die letzte Sendung, die ich abends anschaue. Ah, ja. Und dann kann ich toll schlafen. So, du bist hast rumgezappt. Wie ich auf den Klick gekommen bin. Da war mal eine Sendung über Fußfetischisten. Bei der Moasumang. Ach, ich weiß es nicht genau. Und der ist also mit einer Reporterin auf der Straße gegangen und hat versucht, Darm anzusprechen, um denen die Füße zu massieren und ein bisschen zu belecken und so. Und dann hat er auch tatsächlich eine erwischt. Und als ich das gesehen habe, also da habe ich ganz seltsame Gefühle bekommen. Also der hat das dann auf offener Straße gemacht? Und nee, er hat die Dame dann schon in einen Raum gesetzt. Ach so, okay. Es war anscheinend im Winter. Aber man konnte zusehen im Fernsehen, während er das machte. Man konnte zusehen, und da hast du für dich überlegt, Mensch, das müsste ein Mann bei mir auch mal machen. Das müsste ein Kick sein und dann habe ich also selber so zwischen Zehen, ich bin ja noch kein Baby mehr, dass die Zehen noch in den Mund stecken kann. Ja. Aber wenn ich es könnte, vielleicht würde ich es tun. Ich weiß es nicht. Hat dich denn in deinem Leben bisher noch nie ein Mann, mal vielleicht aus Zufall auch so an den Füßen verwöhnt? Doch, ein einziger Mal. Ein einziger. Und damals hat es dir nicht so gefallen? Ja, er hat aber eigentlich nicht so die unteren Zehen und so, sondern er hat also an den Fersen angefangen, ist dann hinten so über die Waden und Schenkel hoch. Und da habe ich also schon gemerkt, dass es echt klasse ist, dass es ein ganz tolles Feeling ist. Und nachdem ich also gesehen habe, wie der da ihr die Zehen geleckt hat und Das hat Conny ihr Coming Out gehabt quasi als Fußfetischistin. Hast du es denn schon mal jetzt in die Tat umsetzen können? Nee, eben nicht. Wie weil schade. Ich weiß nicht, ich bin ja nur, ich meine, man hört es am Dialekt, da ich also keine Bayerin bin, ich wohne aber nur im tiefsten Niederbayern. Aha. Ja. Was meinst du, wie viele Fußfetischisten es in Niederbayern gibt? Ja, eben, das ist die Frage. Da wohnen die Schlimmsten wahrscheinlich. Ja, oder ob die so offen sind für so etwas ausgefallene sexuelle Praktiken. Ja, ich muss dich nochmal fragen. Also, du Fußfetischist insofern, dass du dich gerne, sprich, dass du deine Füße gerne verwöhnen lassen würdest von einem Mann. Genau. Durch Küssen, durch Lecken und sowas, ne? Ich würde es nicht machen. Du würdest dem Mann nicht die Füße küssen. Ich würde es beim Mann nicht machen. Ja. Es soll also wirklich einer sein, der nur absoluter Fußfetischist ist. Und ich glaube, ich habe ganz hübsche Beine und Füße. Aha. Ich habe also keine Hühneraugen, sehr gepflegte. Conny, wenn jetzt ein niederbayerischer Bauer heute Abend nicht einschlafen kann, weil er gerade noch beim Melken war oder sowas, und jetzt uns hier zuschaut und der dich hört und denkt, Mensch, die Conny, das ist eine scharfe Frau, die könnte zu mir passen. Ja? Sollen wir dann dem mal deine Telefonnummer geben? Aber immer. ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Und dann würde ich so gerne danach mit dir sprechen. Das geht leider heute dann nicht mehr. Das müssen wir nächste Woche machen. Das ist wie es denn klar. War? Also du würdest dich darauf einlassen, auch auf so einen One-Night-Stand, mal nur einmal die Füße richtig schön... Genau, nur mit den Füßen. Ja. Es muss gar nicht weiter was passieren. Ne, eigentlich nicht. Ah ja. Eigentlich nicht. Also nur mit den Füßen. Wenn du dann doch so richtig angeturnt bist, wenn der dich geil gemacht hat, dann musst du doch eigentlich noch ein bisschen mehr... Das kann schon möglich sein. Ich meine, auszuschließen ist überhaupt also nicht. Also das lässt Conny offen, ne? Das könnte noch passieren. Wenn es soweit ist und der Typ mir sympathisch ist, also dann kann alles passieren. Ich meine, der junge Bauer soll ja auch noch ein bisschen Spaß hinterher haben. Genau. Wir wollen ja beide Spaß. Ist ja so. Hat dich das irritiert, dass du das jetzt so für dich noch entdeckt hast? Du, Jürgen, eigenartigerweise überhaupt nicht. Ich hatte also immer braven Pfarrerstöchter Sex und habe also alles, was so sexuelle... Anführungszeichen unten Perversitäten oder Perversionen, Anführungszeichen zu waren, habe ich eigentlich immer ganz weit weggeschoben. Also du siehst, es gibt ein Leben nach der Missionarsstellung. Genau. Ne? Und die, genau. Das ist neben, das, vor dem stehst du jetzt quasi. Ja, und ja. Da bin ich also sowas von neugierig drauf und also ich glaube, der dritte Frühling oder sowas ähnliches ist bei mir ausgebrochen. Bayerische Bauern, bitte meldet euch bei uns, damit wir... Moment, es muss kein bayerischer Bauer sein. Okay, es kann auch ein bayerischer... Es kann auch ein bayerischer Verwaltungsangestellter sein. Ne? Spargelzüchter oder Spargelzüchter, auch sehr pikant. Ja, nee, also ein Beamter oder Angestellter, um Gottes Willen, bitte nein. Bitte nicht. Dann lieber ein melkender Bauer. Okay. Also wir werden sehen, was wir für dich tun können, Conny. Der kann dann mit den Eutern ganz gut. Ja, genau. Der müsste dann auch mit den Zecken ganz gut können. Ja, das ist eine Logik, die kann ich völlig nachvollziehen. Na eben. Also von Euter bis zu Frauenfüßen ist es nicht mehr weit. Ist gar nicht so arg weit weg, gell? Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander reden und du nur von deinen Erfahrungen erzählen kannst. Ja, ich hoffe, dass ich demnächst welche machen kann. Auf bald, Conny. Ja, du, ich danke toll, dir. Toll, toll, toll. Und mach weiter so, vielen ja? Vielen Dank, tschüss. Jo, tschüss. Markus, wo ist er? 28. Ja, hallo, Jürgen? Ja, guten Morgen, Markus. Ja, hier ist der Markus. Über was willst du reden? Über was will ich reden? Ja, erstmal muss ich ein bisschen kritiklos werden. Bitte. Heute dein Auftritt mal Meiser fand ich ziemlich schwach. Also, dass du dich von diesem 0 auf 15 Quarker da einladen lässt, Fand ich nicht so berauschend. Magst du Meiser nicht? Na, diese ganzen Art von Talkshows, die in den Privaten rüberkommen, das ist alles, weiß ich nicht. Also viel von dem, ich denke, ist gestellt. Und also ich schätze den Meiser sehr. Das ist mir wirklich nicht besonders sympathisch, muss ich dabei sagen. Aber das ist mein ja gut, das ist vielleicht auch so eine persönliche Geschichte. Das ist eine persönliche Geschichte, gebe ich ganz ehrlich zu. Musst du jetzt auch nicht so aufnehmen, aber ich persönlich... Okay. Ist aber eine andere Geschichte. So, ich wollte auch ums Thema Sex reden. Jetzt hat man gerade diese Frau... Mit den Füßen. Ja. Ich habe also eine ganz andere Geschichte und zwar, was ich nicht verstehen kann. Mhm. Viele Frauen, die ich kennengelernt habe, lehnen Blasen erstmal kategorisch ab. Mhm. Und was ich persönlich unheimlich besonders mag, ist natürlich bis zum Ende Blasen und ins Gesicht spritzen. Ja. Das lehnen die völlig ab. Warum? Das ist die gute Frage. Also, hast du die Frau mal gefragt? Dann? Ja, also... Ich meine, diese Erfahrung kann ich mit dir teilen. Und ja, ich habe mit vielen Frauen gesprochen und die einen sagten, sie finden das einfach nur eklig, gerade wenn... Das finden die schon eklig, wenn die Vorfreude rauskommt, sag ich mal. Dass die paar Tropfen da, das ist schon eklig, das fangen die an zu wirken. Die nächsten erzählten dann, sie würden sich erniedrigt fühlen. Ja, erniedrigt, ja. Erniedrigt, ja. Warum, kann ich nicht sagen. Sie würden sich aber erniedrigt fühlen. Naja, also so erhebend ist das vielleicht auch nicht für die Frau, wenn du der deinen besten Saft dann ins Gesicht fabrizierst. Ne? Erhebend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was ich dann wieder überhaupt nicht verstehe, ist, alle von diesen Frauen haben es für sich selbst von Französisch sehr, sehr gerne. Ich weiß das auch nicht. Und ich glaube, dass das wirklich sehr verbreitet ist. Dass ganz, ganz viele Frauen das einfach nicht mögen. Ja, das ist eklig, finden. Ja, das ist die Frage, warum finde ich das eklig? Ich meine, ich habe es auch selber schon probiert und ich finde es nicht eklig. Also ich hätte einen guten... Du hast es selbst probiert? Ja, ich schon, ja. Also du hast dir selbst ins Gesicht, oder wie? Nein, so weit komme ich noch auch wiederum nicht. Ich habe es mit einer Frau ins Gesicht gespritzt und habe es dann so abgeleckt. Ach so, ja, ja. Ja, ist doch völlig natürlich, ne? Ja, ich halte es auch für völlig natürlich, weil das gehört einfach dazu und es gibt für mich nichts Langweiliges, wie es da reinzuspritzen. Ich hätte eine Lösung für dich, für dein Problem. Jetzt ja, werde schwul. Die Schwulen haben da überhaupt kein Problem mit. Die Schwulen lieben das zu machen. Wirklich? Also bei Männern ist das gar kein Problem. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein neuer Hetero. Also schwul muss nicht unbedingt sein. Also da kann ich wirklich aus meinem Binähkästchen plaudern, dass ich diese Erfahrung bei Männern fast überhaupt nicht gemacht habe. Dass die das lieben, mit dem Teil umzugehen und all das zu machen, was man gerne auch hat. Ja, sind Schwule denn einfach natürlicher als Frauen, muss ich jetzt mal dabei sagen? Oder? Ja, vielleicht sind die irgendwie schweinischer drauf, was das Geschlechtsteil angeht. Ja, das ist doch nicht schweinisch, das ist doch genau die Sache, die ich damit erklären will. Es ist doch nicht schweinisch. Ja, also ein bisschen schon vielleicht. Ja, aber letztendlich, die Frauen sondern ja nun auch ein Sekret ab. Das ist vielleicht natürlich schon weniger, sicherlich, aber es schmeckt nun auch nicht angenehmer. Oder. Die Sache ist nur, dass man da niemanden von überzeugen kann. Entweder mag eine Frau das oder sie mag es nicht. Ne? Da kann man nicht groß reden und sagen, versucht haben. Ah ja gut, man kann mal sagen, versuch was. Aber wenn sie dann sagt, ich finde es ekelhaft, dann muss man das akzeptieren. Ja, finde ich an sich aber sehr schade. Finde ich auch schade, ja. Muss ich gleich dabei sein, weil das für mich ist eine ganz natürliche Sache. Sicherlich, klar, das bringt mir natürlich den Kick, gebe ich ganz ehrlich zu. Für mich ist das der Brüller schlechthin. Ja. Bist du denn schon, du hast gerade ein Beispiel genannt, denn sonst auch noch schon mal in den Genuss gekommen, dass du das machen durftest? Ich hab also auch schon eine Beziehung gehabt. Da durfte ich das machen, sicherlich. Mhm. Aber ich habe mit der Frau unterhalten, sie hat auch gesagt, sie würde es normalerweise nicht machen. Sie macht das also auch nur für mich, weil es mir halt Spaß macht. Das ist aber auch genau falsch. Ich will, dass das ja jemand macht, dem das selbst auch richtig Spaß macht. Ja, ich denke, ja, dann wirst du aber relativ lange suchen können. Ja, wenn man das Gefühl hat, das macht derjenige macht das nur, um mir irgendwie ein bisschen Spaß zu bereiten, finde ich nicht gut. Hm. Turnt mich dann auch ab. Ja, ich denke, man muss aber unterscheiden zwischen irgendwas vorspielen und also ist ja in dem Sinne kein Vorspielen. Ich weiß ja, sie macht das für mich und ich weiß nicht, das ist halt ein bisschen zweierschneidig. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ich bin im Moment in einer Beziehung, ja. Und da funktioniert das auch nicht so, wie du möchtest? Es funktioniert so, wie ich das gerade gesagt habe. Also mit Vorspielen? Vorspielen. Du bist ja nicht sicher. Ich bin mir schon sicher. Also wir haben uns darüber unterhalten, sie macht es für mich. Sie macht es für dich, ja. Ja, das ist aber nicht das Gelbe, ne? Ja, nee, das Gelbe. Ich sag mal so, ich kann damit leben. Es wäre viel schöner, wenn sie sagen würde, ich mach's für mich. Es wäre für mich natürlich schon natürlich der Kick, sag ich mal, wenn sie sagen würde, jetzt gib's mir, ich brauch das oder was in der Art. Also blöde ausgedrückt jetzt mal. Blöde, ein bisschen primitiv, aber wir verstehen schon. Wie viel ist besser so, Entschuldigung. Also Markus, Problem bekannt. Viele Männer werden jetzt nickend vor den Geräten sitzen und sagen, das ist auch meine Erfahrung. Ja, ich finde also erstmal, wie ich eben schon sagte, die Frauen sollten sich erstmal an der eigenen Nase packen, sie selber, also ich habe bis jetzt noch keine Frau kennengelernt, die gesagt hat, ich will nicht geleckt werden. Also da stehen sie alle ganz tierisch drauf. Mhm. Aber wenn es dann, sage ich mal, auch wieder primitiv ausgedrückt an die Gegenleistung geht, dann, das ist ja ekelhaft. Mhm. Ne, und damit, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen egoistisch von den Frauen. Du hast jetzt ja euphorisch und missionarisch gesprochen. Vielleicht hast du ja die eine oder andere Dame überzeugt. Und vielleicht läuft diese eine oder andere Dame dir sogar mal überlegt demnächst. Ja, dann wäre das eine gute Sache von deinem Auftritt hier. Ja, ein gutes Resultat. Das wäre doch sehr schön. Und dann muss ich noch ein ganz schnelles Kompliment loswerden für deine Sendung. Ja. Ich fahre nebenberuflich LKW. Aha. Nachts. Ja. Und wenn deine Sendung kommt, bin ich immer hellwach. Weil um 1 Uhr, da hat man schon so leicht einen toten Punkt. Mhm. Dann kommt deine Sendung, ich bin hellwach und komme heile nach Hause. Das ist wunderschön. Das ist also wirklich eine wunderbare Sache. Ich hoffe, dass es immer so bleibt. Ja, das hoffe ich auch. Deswegen bleib noch möglichst lange bei dieser Sendung, die ist einfach klasse. Lieber Markus, alles Gute dir. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Stefan. Und da ist gleich auch noch eine Jeanette. Stefan ist 14 Jahre alt. Hi. Hallo. Ja, Stefan. Nee, ich bin die Jeanette. Ach, du bist Jeanette, ja. Du bist 15. Ja. Nee, mein Bruder ist 15 und ich bin 14. Du bist, ja. Ja. Wir haben da ein Problem. Ich habe mit meinem Bruder geschlafen. Ja. Und, wir wissen nicht, wie wir es unseren Eltern beibringen sollen. Du hast mit deinem Bruder Stefan geschlafen. Ja, genau. Und dein Bruder Stefan ist 15 Jahre alt. Ja. Wann ist das passiert? Das war letztes Wochenende. Und wie ist das passiert, Jeanette? Ja, wir waren alleine zu Hause und unsere Eltern waren nicht da. Mhm. Ja, und dann waren wir so nett zueinander. Mhm. Und dann haben wir uns halt geküsst und dann ist es passiert. Von wem ist das denn ausgegangen? Kannst du das noch so nachvollziehen, alles genau? Das war eigentlich so mehr von uns beiden, weil, weiß nicht, wir waren die ganze Zeit so ziemlich nett zueinander und dann ist das so gekommen. Was meinst denn du mit nett zueinander? Ja, halt so, wir haben uns gut verstanden. Ja. Und ja, dann saßen wir halt auf der Couch nebeneinander. Habt ihr euch gestreichelt auch? Ja. Mhm. Ja, und dann haben wir uns geküsst. Gab es denn früher auch schon mal irgendwie so Annäherungen, dass ihr irgendwie schon mal gekuschelt habt im Bett zusammen oder irgend sowas? Nee, vorher eigentlich noch nicht. Seid ihr die einzigen Geschwister? Ja. Mhm. Und dann ist dazu gekommen und dann habt ihr richtig miteinander geschlafen. Ja. Mhm. Ungeschützt auch, ohne. Ja, auch ungeschützt. Mhm. Und dann, als es passiert war, wie hast du dich da, du als Jeanette, wie hast du dich da gefühlt? Ja, es war eigentlich schön, aber ich finde das auch nicht so toll, weil Stefan ist ja mein Bruder und weiß nicht. Mhm. Ist der Stefan, sitzt der neben dir im Moment? Ja, kannst du wolltest auch nochmal mit dir sprechen. Ja, gib ihn mir mal her, wir können ja gleich nochmal weiterreden, wir beide. Ja, gib ihn mir mal. Bis gleich. Mhm. Hallo? Hallo Stefan, ich habe gerade alles erzählt bekommen, du hast mitgehört, ne? Ja, habe ich mitgehört. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass es dazu gekommen ist? Ja, ich weiß auch nicht, also, wie das eben so mit Geschwistern ist, wir sind eigentlich so, ich sag mal so, Geschwisterkrieg, sag ich mal. So, und an dem Abend war es irgendwie alles genau im Gegenteil. Also sonst habt ihr euch ziemlich in Haaren? Ja, was heißt in Haaren, also. Ja, das Übliche so. Ja, richtig. Mhm. Und wie hast du dich gefühlt direkt danach? Ja, also, direkt danach, ich weiß nicht, also das war so, so auf der einen Seite war es so schön, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so abstoßend, weil es halt meine Schwester ist. Mhm. Hast du auch ein schlechtes Gewissen gehabt oder jetzt heute auch noch? Ja, klar. Mhm. Mhm. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja. Hast du auch schon mal mit einem Mädchen geschlafen gehabt? Nee, hab ich noch nicht. Nicht. Hatte Jeanette schon mal mit einem Jungen geschlafen? Nee, auch noch nicht. Also, das war dann für euch beide das erste Mal. Mhm. Mhm. Ich frag dich jetzt ganz einfach mal, kann das sein, dass das auch so aus einfach so aus Neugierde auch entstanden ist, das mal auszuprobieren? Gerade so aus einer guten Stimmung heraus und dann plus Neugierde? Ja, weiß ich nicht so genau. Also, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite halt nicht so. Weil? Ja, ich weiß auch nicht, ja, weil es halt meine Schwester ist. Mhm. Und, mhm. Jetzt habt ihr ungeschützt miteinander geschlafen, oder? Mhm. Ja, also, aber ich denke mal, also ich hoffe mal, es ist nichts passiert. Mhm. Und wie denkst du denn jetzt so für dich erstmal? Ich werde Jeanette gleich auch nochmal fragen. Wie denkst du denn für dich, wie das jetzt weitergehen soll? Ja, also ich weiß ja nicht, wenn da was passiert ist, das, da, ja, da müssten wir es dann ja unseren Eltern erzählen. Mhm. Und wir wollten das eigentlich auch, also jetzt schon unseren Eltern erzählen, aber wir wissen nicht, wie wir es sagen sollen. Mhm. Wie ist denn euer Verhältnis zu den Eltern? Ja, eigentlich ziemlich gut. Mhm. Also die würden euch nicht den Kopf abhacken, wenn sie es erzählen, wenn ihr das erzählen würdet. Nee, auf keinen Fall. Ist für dich denn ganz klar, dass das eine einmalige Sache war und dass es nicht wieder passieren wird? Ja, also ich denke mal schon, weil wir halt Geschwister sind. Mhm. Also Stefan, ich würde auch ganz klar sehen, dass das einmal jetzt passiert ist. Und wir wollen hoffen, dass da nichts entstanden ist, dass deine Schwester nicht schwanger geworden ist. Kann denn da irgendwas Schlimmeres passieren, oder? Also, Schlimmer ist, wenn Geschwister miteinander schlafen und dann dadurch ein Kind entsteht, dass, dass Missbildungen bis hin zu schwersten Missbildungen entstehen. Mhm. Abgesehen von den ganzen Komplikationen, die dann jetzt in der Familie dadurch erwachsen würden. Ja, also wir haben auch schon mal einen Freund darüber gesprochen von uns beiden. Mhm. Ja, und der hat dann halt, also der wusste dann auch nicht, wie wir es unseren Eltern sagen sollten. Und er hat uns dann vorgeschlagen, mal bei dir anzurufen. Mhm. Stefan, also meine allererste Idee ist, oder mein Tipp für dich jetzt, und ich sag's auch Jeanette gleich nochmal, das ist jetzt eine einmalige Sache gewesen und das passiert niemals wieder. Ich glaube nicht, dass ihr, so wie ihr das jetzt geschildert habt, dass ihr groß ineinander verknallt seid oder so. Das ist halt. Ihr seid nicht verknallt ineinander. Nee, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Das ist aus dieser Stimmung heraus entstanden. Ist vielleicht, ist blöd gelaufen, aber nun ist es passiert und nun muss man sehen, dass man da wieder rauskommt. Mhm. Ich finde, auch wenn euer Verhältnis zu euren Eltern gut ist, sprecht mit den Eltern darüber. Ja, aber wir wissen nicht wie, also. Ihr habt das doch jetzt ganz einfach mir erzählt. Ja, aber bei dir ist auch was anderes als deinen Eltern. Stefan, gib mir mal die Jeanette nochmal zu dem Thema. Ja, klar. Mit den Eltern. Ja? Hast du mitgehört, Jeanette? Ja. Mhm. Also, der Stefan sagt ja gerade, dass ihr eigentlich ein gutes Verhältnis habt zu euren Eltern. Ja, stimmt. Und so wie ihr den Fall jetzt geschildert habt, passieren solche Sachen sicher immer wieder in Familien. Ja. Es ist aus einer guten Stimmung heraus entstanden und ihr habt beide ja noch keine Erfahrung gemacht, wart vielleicht auch was neugierig, um das mal zu erleben, wie das ist, mit jemandem zu schlafen. Ja. Und das war es dann aber auch. Ihr seid ja, ich gehe davon aus, dass du auch nicht verliebt bist in Stefan. Nee. Nee, siehst du. Und ist für dich denn auch klar, dass das jetzt wirklich eine einmalige Sache war? Ja, das ist für mich auf jeden Fall klar. Ja. Vor was? Ja, ich wollte fragen, ob Sie uns einen Tipp geben können. Ja, mein Tipp ist ja eben, dass ich hoffe einmal, dass das nichts passiert ist. Ja, aber wie wir unsere Eltern so darauf ansprechen könnten. Also, genau, das stellst du uns. Ja, welche Sorge hast du denn, wenn du deine Eltern ansprichst oder wenn ihr eure Eltern ansprecht? Ja, das kann ich nicht so genau sagen, weil solche Erfahrungen habe ich noch nicht mit meinen Eltern gemacht. Hast du Angst, dass sie ausklinken, dass sie euch schlagen? Schlagen glaube ich nicht, weil so haben wir eigentlich ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern. oder ist eigentlich so im Vordergrund, dass ihr euch doch sehr schämt, dass das passiert ist? Ja, das ist mir schon sehr peinlich. Mhm. Ist auch peinlich. Aber das habt ihr nun mal angerichtet und dann müsst ihr nun auch durch. Ja. Und ich finde, Jeanette, wirklich, und Stefan hört sich jetzt auch noch irgendwie zu, packt euren ganzen Mut zusammen. Ich finde das wirklich auch eine tolle Leistung dann von euch beiden. Ihr habt jetzt Mist gebaut. Nun steht auch zu dem Mist, was ihr gemacht habt. Und setzt euch jetzt am Wochenende mit euren Eltern hin und sagt, was passiert ist. Ich glaube, dann fällt euch ein großer Stein vom Herzen. Und falls du schwanger geworden sein solltest, was ich nicht hoffe, dann hast du auf jeden Fall, sind deine und eure Eltern eingeweiht und dann ist die ganze Sache viel einfacher, erstmal für dich und für euch auch in die Wege zu leiten, was dann zu unternehmen ist. Ja, klar. Ja. Einfach raus damit, einfach sagen. Mhm. Nicht groß nach komplizierten Worten ringen oder irgend sowas. Einfach losreden. Ja, es wird aber schwer werden, aber ich glaube, wir schaffen das auch. Wann würdet ihr das denn machen wollen? Vielleicht beim Essen oder. Mhm. Ja. Ist denn die Familie jetzt am Wochenende zusammen? Ja. Bis Pfingsten? Mhm. Mhm. Also, ich fände das eine gute Sache. Gibst du mir ganz kurz den Stefan nochmal? Ja, ist kein Problem. Tschüss, Jeanette. Tschüss. Tschüss. Ja? Stefan, du hast mitgehört, ne? Ja, ich habe mitgehört. Also, ich fände es wirklich auch eine coole Aktion, wenn ihr das schaffen würdet, ihr beiden. Ne? Ihr habt jetzt Bockmist gebaut, nun zeigt auch Verantwortung und steht dazu. Ja. Und rafft allen Mut zusammen und redet jetzt am Wochenende mit den Eltern. Mhm. Ja, machen wir. Alles Gute, ihr beiden. Jo, danke. Jo. Tschüss, tschüss zusammen. Jo, tschüss. Jetzt begrüße ich den Thomas. Und Thomas ist 17 Jahre alt. Ja, hi. Thomas. Thema. Mein Thema ist Katzen und nervige Haare von den Katzen halt. Oh, ich bin auch kein Katzenfreund. Ich gezwungenermaßen. Ich auch. Ich habe nämlich eine Katzenallergie. Ach. Du auch? Nee, aber es nervt halt schon tierisch. Wo nervt's dich denn? Zum Beispiel bei mir jetzt hier zu Hause. Ich habe jetzt seit 3 oder 4 Wochen 2 Katzen aufgenommen. Ach, du hast sie? Du selbst hast welche aufgenommen, oder? Ja, von einer Freundin. Aha. Der geht's halt im Moment nicht gut. Die hat eine sehr labile Lage im Moment und die hat eine labile Lage? Was heißt das? Ja, also die lässt halt ihren ganzen Körper checken und der geht's halt echt nicht gut. Mhm. Und darum habe ich das auch eigentlich nur aus Liebe zu ihr. Für wie viele Wochen? Zuerst hat sie mir gesagt, dass es 3 bis 4 Wochen werden könnten. Mhm. Jetzt ist sie auch noch umgezogen. Mhm. Ja, und irgendwie kommt sie halt nicht voran. Und es könnten noch 3, 4 Wochen werden. Oder noch länger unter Umständen. Ja. Du hast die Katzen im Hals. Ja, könnte man so sagen. Wie genau stört dich das denn? Ich habe 2 Katzen. Die eine ist älter. Mhm. Und seitdem die wärmeren Tage jetzt da sind, mhm, haaren die Katzen auch ziemlich. Mhm. Musst du dann auch niesen? Nee, aber ich weiß nicht, ich finde das halt auch nicht appetitlich, wenn ich auf der Arbeitsplatte in der Küche zum Beispiel Katzenhaare finde. Finde ich auch ausgesprochen ekelhaft. Ja, und man muss die halt gezwungenermaßen mitessen. Die muss man mitessen? Ja, ich meine, weil du nicht alles richtig sauber kriegst, oder? Weil die da immer wieder hinfliegen. Ja, klar. Ich meine, irgendwann muss man die Wohnung auch lüften und dann hat man überall Katzenhaare und die Kleine, die hat mein Bruder jetzt schon das 2. Mal ins Bett gemacht und ach, du wohnst zu Hause? Ja. Ja? Und was sagen deine Eltern dazu? Die wohnen nicht mehr hier. Die wohnen nicht mehr da. Also du wohnst mit deinem Bruder alleine, oder wie? Ja. Mhm. Gibt's keinen kleinen Garten, wo du sie... Höchstens nur einen Balkon und ich meine, okay, die bräuchten halt 3 Wochen, um sich an die Wohnung hier zu gewöhnen, sodass ich die langsam rauslassen könnte, bloß Risiko gehe ich lieber nicht ein. Ich muss dich jetzt mal fragen, das gehört gleich zum Thema. Du bist erst 17 Jahre alt, ne? Und ja, wohnst mit deinem kleinen Bruder alleine? Nee, großen Bruder. Ach, großen Bruder. Ja. Ich dachte, kleinen Bruder. Nee. Ach, die kleine Katze hat dem großen Bruder ins Bett gemacht. Ja, genau. Das, ne? Und kriegt der nicht auch schon Anfall mittlerweile? Dabei ist jetzt halt das Bettlaken bzw. der Bettbezug von seinem Futonbett halt kaputt gegangen. Mhm. Und die Matratze ist einfach ruiniert und ich kann meiner Freundin halt auch nicht sagen, irgendwie, ja, du, tut mir leid und ich habe keine Lust mehr auf die Katzen, bitte bemühe dich, dass das jetzt schnell über die Bühne läuft. Was sagt denn eigentlich dein Bruder dazu? Ja, also, mittlerweile will der die Katzen halt auch nicht mehr. Mhm. Thomas, ja. Also wenn ich du wäre, raus mit den Katzen. Mit den Katzen. Es gibt wirklich gute Tierheime, wo die eine Weile unterkommen können, wenn die Besitzer irgendwie krank werden oder in Urlaub fahren. Wenn du mit so viel Widerwillen mit den Tieren da umgehst, das ist für die Tiere ja auch nicht gut. Da hat ja niemand was von. Ja, nee, also in dem Sinne nicht. Also ich gebe denen schon das Essen. Naja, das glaube ich schon. Aber wenn du nur mit durch die Wohnung läufst, und das kriegen die ja auch mit. Ja, klar. Also es gibt nur die Möglichkeit, entweder hältst du jetzt noch ein paar Wochen aus und wartest, bis deine Freundin wieder fit ist, oder du versuchst ein gutes, aber wirklich ein gutes Tierheim dann zu finden, ne? Ja, also ich weiß nicht, ich könnte das jetzt auch nicht irgendwie übers Herz bringen und der einfach knallhart ins Gesicht sagen, du, tut mir leid, ich habe keine Lust mehr auf die Katzen oder so. Dann darfst du jetzt auch nicht rumjammern. Dann musst du durch. Ja, ich meine, ins Tierheim will ich die auch nicht geben für die Zeit, weil... Du wolltest aber mal ein bisschen jammern bei Domian, hast du gedacht. Den kann ich mal anrufen und dem das mal erzählen, wenn auch nichts bei rumkommt, oder? Ja. Ich meine... Wir hoffen mal alle gemeinsam, dass deine Freundin schnell wieder gesund wird. Ja, danke schön. Ne? Und dann hast du die Katzen auch vom Hals. Ja. Thomas. Und kann ich noch jemanden grüßen? Ja, heute haben wir einen Grußtag, ne? Aber ich habe vorhin so euphorisch gesagt, na klar, sage ich bei dir auch. Ja, okay, ich wollte den Andreas K. aus Burscheid grüßen. Andreas K. aus Burscheid, wie geheimnis, ja, wie geheimnisvoll. Ja. Tschüss, Thomas. Ja, okay, gut. Ciao. Ciao. 1.31 Uhr, 45 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Domian, Talkradio aus Köln vom WDR. Heute offene Sendung, offene Show. Ihr könnt anrufen und mit mir über alles reden, über das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 567 8111 und die Faxnummer 0180 567 8110. Und wenn ihr uns mailen wollt, 1live@wdr.de. Bevor es weitergeht, gibt es jetzt eine Domian-Postecke. Ich habe einen wirklich wunderbaren, ein wunderbares Päckchen aus Wien bekommen. Aus Wien. Und in diesem Päckchen befand sich dieser Hirsch. Ihr könnt ihn ja einigermaßen sehen im Fernsehen, hoffe ich, dieser Hirsch. Ich kann leider den Absender nicht entziffern. Das tut mir sehr leid. Und der Mensch aus Wien schreibt, hallo Domian, ich habe hier in Wien dieses Feuerzeug entdeckt und dachte mir, dass du es unbedingt brauchst. Deshalb viel Spaß damit. In der Tat, es ist ein Feuerzeug. Wenn man nämlich hinten am Schwanz des Hirschen drückt, kann man das sehen im Fernsehen? Ich weiß nicht. Kommt vorne eine Flamme raus, also eine ganz kleine Flamme. Und da kann man sich dann Sachen anzünden. Wunderschön, also ganz toll. Ich bedanke mich sehr herzlich. Schöne Grüße nach Wien, nach Österreich überhaupt. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Hallo Domian, wir finden deine Sendung zu geil für diese Welt. Mach weiter so. Die Krankenschwestern und Pfleger vom KWK in Duisburg. Das war ein Fax in Bezugnahme auf unsere Sendung Ich bin zu geil für diese Welt. Dagmar aus Düsseldorf. Hallo Domian. Mir fällt auf, dass du beim Thema arrogante und hässliche Männer schnell abwirkst. Beim Thema Viagra sehe ich dich aber fast in den Kopfhörer kriechen, um darüber zu reden. Grüße Dagmar. Genau, Dagmar. Dagmar hat das sehr pfiffig beobachtet, denn arrogante und hässliche Männer sind langweilig und Viagra ist, finde ich, hoffe ich, glaube ich, super spannend. Ein Fax aus Hattingen von Annette. Und die schreibt, lieber Domian, bitte, ich habe eine Frage. Welche Worte stehen in deinem Ring eingraviert? Die Dagmar, nee, die Annette hat sehr gut aufgepasst, denn das habe ich einmal hier in der Sendung gesagt. In diesem Ring steht eingraviert. Kriege ich den jetzt ab? Ich versuche es mal, ja. Ich meine, ihr könnt es eh nicht sehen. Auf jeden Fall steht da rund eingraviert, so richtig schön rund. Carpe diem ist lateinisch und heißt so viel, grob übersetzt, nutze den Tag, pflückt Rosenknospen, solange sie blühen. Nutze den Tag. Guter Spruch. Dann schickt ihr mir ja in schöner, regelmäßiger Reihenfolge immer Fotos. Das fing ja bei leichter Pornografie und harter Pornografie an und endet dann manchmal bei sehr schönen Porträtfotos. Ich freue mich über alles. Und hier habe ich auch Fotos bekommen von Ralf aus Reda-Wiedenbrück. Und er schreibt, hallo Jürgen, wir sprachen am 24. April über meine Gier zu Tattoos. Du wolltest gerne ein Foto von mir und meinen Tätowierungen. Die Tattoos sind jetzt nach 25 Jahren zu meinem Hobby geworden. Mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert, weil ich eben in einer kleinen Stadt wohne. Die Leute schauen mir ständig nach, besonders im Freibad. Und das kann ich sehr gut verstehen, wenn ich ihn mir anschaue. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Ihr könnt es vielleicht erahnen, wie der Ralf aussieht. Er sieht wirklich toll aus. Es ist wirklich ein, also Ralf aus Reda-Wiedenbrück ist ein lebendes Kunstwerk. Das war er von vorne. Von hinten sieht er so aus. Es sind viele, viele, viele kunstvolle Malereien, chinesische Malereien, mystische Darstellungen auf den Beinen. Also ganz toll. Ganz tolle Sache. Ich bedanke mich bei Ralf, dass er mir das geschickt hat. So kann man sich dann doch viel besser ein Bild machen von dem, was ich hier so höre. Und noch Maurice, 21 Jahre, aus Aschaffenburg. Hallo Domian, ich vermisse seit längerem deine Postecke. Hier ist sie wieder. Und besonders die Talkshow-Briefe. Deshalb schreibe ich dir einen und hoffe auf Beantwortung. Frage 1. Hast du schon mal was mit einem Fan gehabt? Nein, Ehrenwort, hatte ich noch nicht, obwohl die Versuchung manchmal recht groß ist. Nein, hatte ich aber noch nicht. Zweitens, stehst du auf eher jüngere oder ältere Männer? Also ich stehe so auf die um 30 herum und auch gerne ein bisschen älter. Drittens, warst du schon mal in einem Darkroom? Ja, ich war schon mal in einem Darkroom und fand es schrecklich. Das ist nicht meine Sexualität. Viertens, was findest du wirklich männlich? Also wirklich männlich finde ich knallhart im Stehen pinkeln. Und wirklich männlich finde ich ohne Larifari und ohne laue Sprüche so richtig die Sachen durchzuziehen. Und fünftens, welcher prominente Mann würde dich vom Stuhl hauen, wenn er nachts während deiner Sendung ins Studio käme, wenn er hier reinkäme? Na, wer schon? Gildo Horn. Ende der Domian-Postecke. Es geht weiter mit Tanja. Und Tanja ist 17, jetzt hätte ich beinahe gesagt 70, 17 Jahre alt. Hallo. Hallo, danke. Das finde ich ja sehr nett. Das ist noch ein bisschen hin. Ja, ganz geringfügig. Also, bei mir ist es folgendermaßen. Ich gehe noch zur Schule. Und bei mir ist es so, dass ich im Deutschunterricht eine Buchinterpretation machen muss über ein x-beliebiges Buch. Ja. Und da meine Mutter dich regelmäßig guckt und ich, naja, begrenzt, weil ich Verschule habe. Ja. Habe ich mir dein Buch ausgesucht. Das ist eine tolle Idee. Ja, und dann dachte ich heute Abend, naja, um das Ganze interessanter zu machen, bringe ich halt mal deine Sendung mit ein als Video. Und dann dachte ich, naja, vielleicht könnte ich dir ja sogar ein paar Fragen stellen. Und es hat ja auch tatsächlich geklappt, dass ich durchgekommen bin. Ja, und das heißt, du verwertest jetzt diese Sendung, die du wahrscheinlich aufzeichnest, für den Deutschunterricht und wirst das irgendwann auch vorführen. Übernächste Woche, weiß ich nicht, mal gucken. Wie heißt denn die Deutschlehrerin? Das ist ein Deutschlehrer. Wie heißt denn der Deutschlehrer? Pater Immich. Pater Immich? Ja. Hi, Pater Immich. Papa, nicht... Wie? Pater Immich. Pater Immich. Papa. Papa. Ach so, ich hab's gefunden. Egal. Also schöne Grüße auf jeden Fall in diese Deutschklasse. Ja. Ja. Gut, ich wollte wissen, du machst die Sendung seit 1995. Ja, seit April. Mhm. Hat sich in dieser Zeit irgendwas geändert? Von der Sendung her, vom Ablauf? Nein, im Prinzip gar nichts. Nein. Nichts. Geändert hat sich, dass wir also seit dieser Zeit permanent mehr Zuschauer haben und höhere Einschaltquoten eigentlich. Das liegt aber offensichtlich auch daran, dass wir jede Nacht permanent auf dem Sender sind, abgesehen von den Sommerpausen und einigen Tagen, wo wir nicht da sind. Aber und die Leute gewöhnen sich irgendwie daran oder man wird dann auch bekannt dadurch. Ja, und dann in deinem Buch schreibst du ja, dass du rein nach Gefühl Ratschläge gibst. Mhm. Hast du manchmal nicht auch etwas Angst, etwas Falsches zu sagen, beziehungsweise hast du schon mal einen falschen Rat gegeben? Ja, oder ja. Zu heftig reagiert und bist zur Verantwortung gezogen worden? Nee, das nicht, aber natürlich passieren immer wieder Sachen, wo man hinterher dann aus der Sendung geht oder wo ich aus der Sendung gehe und denke, Mann, da hast du vielleicht jetzt nicht richtig reagiert oder hast zu scharf reagiert oder auch zu weich reagiert. Und es gibt ganz wenige Fälle, manchmal mache ich das aber, wenn ich kein gutes Gefühl habe, dass ich den einen oder anderen dann privat am nächsten Tag nochmal anrufe. Ich bin ja keine Maschine. Mhm. Ich kann ja nicht immer so reagieren, dass es alles perfekt ist. Da passieren natürlich Fehler, das ist ganz normal. Aber ich glaube, dass die Leute das auch wissen, dass das hier keine psychologisch perfekte Institution sitzt, sondern einfach ein ganz normaler Mensch wie du und ich auch. Und wie verkraftest du selber die Probleme der anderen und verarbeitest die? Das muss ja ganz schön hart sein. Man muss mal lachen, mal ist es ein witziges Erlebnis, was rüberkommt, mal ist es was Schlimmes. Mhm. Also es gibt, es sind fast 6.000 Gespräche, die hier schon gelaufen sind in der Sendung, die ich geführt habe. Da gibt es natürlich eine gewisse Professionalität, ne? Auch mit tragischen Dingen umzugehen. Trotzdem passieren immer wieder Gespräche oder Dinge hier in dieser Sendung, die mich und auch meine Leute im Hintergrund, die allnächtlich hier bei mir sind, wirklich tief erschüttern und die uns auch noch allen sehr nahe gehen und worüber wir oftmals dann nach den Sendungen auch noch lange oder auch mehrere Tage sprechen. Mhm. Gab es eigentlich schon Anrufer, die lästig geworden sind, also jetzt privat für dich oder auch Bettelbriefe, die du gekriegt hast, so um Geld oder um Hilfe? Bettelbriefe um Geld kann ich mich nicht erinnern. Nee, lästig war es. Ich hatte eine ganze Weile keine geheime Privatnummer zu Hause. Und das war dann schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, ja. Und wie schützt ihr euch vor Lügnern? Also ich meine, man kommt ja hier schnell rein. Man kann ja hier sonst was erzählen eigentlich. Ich hoffe, dass du keine Lügnerin bist. Nö, ich könnte das Referat ja noch zuschicken dann. Nein, es passiert natürlich immer wieder, dass mal jemand hier ein Fake platziert. Das bleibt nicht aus, wenn man jede Nacht so eine Sendung macht. Und ich sage immer, wenn das Geschichten sind, die irgendwie zum Schmunzeln sind oder irgendwie abgefahren, ist es mir relativ egal. Ich mag nur nicht, wenn auf Kosten von leidenden Menschen oder von Randgruppen oder so, wenn da irgendwelche Scherze getrieben werden. Dann bin ich da auch ziemlich sauer drüber. Die wirkst du dann auch meistens wohl ab, ne? Ja, aber es gibt auch Fälle, wo ich zugestehen muss, dass ich es nicht gemerkt habe. Es gibt wiederum aber auch Fälle, wo ich jemanden schon rausgeschmissen habe und wir hinterher rekonstruiert haben, dass es dann doch stimmte. Oh. Passiert halt, ne? Ist halt auch menschlich. Geht nicht anders. Aber es sind Ausnahmen und da ich ein exzellentes Team habe, klopfen die Leute schon wirklich auf Herz und Nieren ab vorher und es passiert nun Gott sei Dank auch nicht so oft. Ja, was ich noch so mit meiner Mutter zusammen festgestellt habe, ihr gibt so Endergebnisse von Fällen selten bekannt, so zum Beispiel vorgestern Abend der Typ, der durchs Fenster geguckt hat, der den zugesehen hat, wie der Junge vergewaltigt worden ist. Ja, das ist noch relativ frisch. Ja, das ist frisch. Wir bemühen uns. Wir können natürlich nicht, das übersteigt einfach unsere Mittel, dass wir allen Fällen jetzt von unserer Seite aus initiativ nachgehen, um dann euch auf dem Laufenden zu halten. Würden wir gerne machen, ist unser Team zu klein, schaffen wir einfach nicht. Wir können immer nur auf das zurückgreifen, was die Leute von sich aus dann bei uns melden. Es gibt natürlich auch schon mal Fälle, sehr harte Geschichten, wo wir auch am Ball bleiben. Und das habe ich dann ja auch schon ab und zu auch dann euch gesagt. Mhm. Deswegen bin ich auch immer so froh, wenn so Feedback-Anrufe kommen oder wenn die Leute mir schreiben, das und das ist daraus geworden, kannst du ja mal dem Fernseh- und dem Radiopublikum weitergeben. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine Aufforderung, dass ich mich wirklich darüber freue, wenn ich dann nochmal was von euch höre, nachdem wir hier in der Sendung gesprochen haben. Mhm. Wie viele Anrufe habt ihr so pro Nacht? Also das ist eine Frage. Die Frage muss man unterscheiden. Einmal, wie viel versuchen hier durchzukommen und wie viel durchkommen und wie viel dann in die Sendung kommen. Ne? Also wir haben nach neuesten Zahlen der Telekom versuchen, in der Zeit, während unsere Leitungen geschaltet sind, 30.000 Leute hier anzurufen. Hab ich ein Glück. Da hast du wirklich Glück gehabt, ja. Angenommen werden ungefähr 300 und in die Sendung kommen ja maximal ja, 10, 12, manchmal auch ein bisschen mehr, aber manchmal auch weniger. Ja, und kümmert ihr euch eigentlich nachträglich noch um irgendwelche besonderen Fälle, extreme Fälle? Ich habe ja, das weißt du, wisst ihr ja, immer einen Psychologen hier im Hintergrund. Ja. Und der ist natürlich dafür da, und das ist dessen Job, dass er besonders schwere Fälle nach den Gesprächen hier in der Sendung aufbaut und denen ein bisschen weiterhilft. Der kann keine therapeutische Arbeit leisten, aber der versucht so die erste Nothilfe quasi zu geben. Der ist aber auch dafür da. Bei uns rufen viele Leute an, die gar nicht hier auf den Sender gehören. Das finde ich und das finden wir nicht verantwortbar. Zum Beispiel, was für Leute? Es gibt Leute, die hier mit 100 Schlaftabletten im Bauch anrufen und gerne mit mir auf dem Sender reden wollen. Mhm. Und ich finde, dass man das nicht verantworten kann. Das darf man nicht machen. Da muss man sofort professionelle Hilfe bieten. Und dafür ist unter anderem dann auch unser Psychologe da. Und bei besonders schwierigen Fällen halten die Psychologen dann auch noch ein paar Tage oder manchmal auch noch ein paar Wochen Kontakt. Dieses geht aber auch nur in begrenzten Fällen, weil wir das einfach nicht leisten können. Wir sind ja keine Seelsorge. Ja, dafür gibt es ja eben die Telefonseelsorgen, die nur auch wirklich sehr gute Arbeit leisten. Oder die vielen anderen Anlaufstellen, wo man anrufen kann. Wie alt bist du eigentlich? 40. Oh. Ja, alter Sack, was? Nee, Blödsinn. Nee, eigentlich nicht. Ja, gut, das waren eigentlich im Wesentlichen meine Fragen. Ich wollte noch, wenn ich darf, kurz meine Mutter grüßen. Sie hatte nämlich Geburtstag. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, auch von mir. Und die wollte gerne noch von dir wissen, welches Sternzeichen du bist. Schütze. Jetzt sind alle Fragen geklärt. Ja, jetzt sind im Großen und Ganzen alle Fragen geklärt. Ich hoffe, dass die Deutscharbeit richtig gut wird. Wenn ich Fragen habe, kann ich nochmal zurückfaxen irgendwie. Kannst du machen, ja. Kein Problem. Mhm. Ja, machen wir. Danke, ist nett. Alles Gute. Okay, dann schönen Gruß an die Mitschüler. Meine Klasse und meine Freunde, Michael, okay. Iris, Olli und Tino und so. Jetzt langt's aber. Ja, okay. Tschüss, Tanja. Tschüss. Ciao. Björn ist 15 Jahre alt. Hallo. Hi. Ja, ich rufe an, Gewalt im Stadion. Gewalt im Stadion? Ja, also ich bin Fußballfan und wurde vor 2 Monaten von gegnerischen Hooligans zusammengeschlagen. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, also es war ein Fußballspiel in der 3. Liga. Mhm. Und da war eben Heimspiel, wo ich immer hingehe. Mhm. Und dann wollten wir nach Hause fahren, waren noch ein bisschen vorm Stadion und haben es dann diesmal gesagt, wir gehen mal einen anderen Weg als sonst. Sonst sind wir mit der Schwebahn gefahren, fahren wir diesmal mit dem Zug. Mhm. Und dann sind wir eben hoch zur S-Bahn-Station mhm. und mit der S-Bahn eingestiegen. Und dann wurde eben Station, 2 Stationen. Und da standen dann eben die gegnerischen Fans, die auf ihren Sonderzug warten. Mhm. Und dann hatten wir noch so 4, 5 andere Leute, die im Zug, die dann natürlich die gegnerischen Fans provozierten. Und die kamen dann eben ohne Polizeischutz in den Zug reingelaufen mhm. und hat einfach um sich geschlagen. Und da war ich mittendrin. Da warst du mittendrin und wie eskalierte das dann? Ging das dann weiter? Es ging dann so weiter, dass die Polizei, die den Bahnhof gesperrt hatte, mhm. auch in den Zug kam und wirklich alles um sie schlug, mit mhm. Knüppeln und so. Mhm. Und es ging dann so weit, dass der Zug dann eine Viertelstunde da stand, mhm. die gegnerischen Fans rausgehalten worden sind mhm. und ein paar Polizisten im Zug blieben bis zum Hauptbahnhof und dort wurden wir dann ärztlich versorgt. Hast du von der Polizei auch noch einen abbekommen, obwohl du gar nicht... Ja, wir haben eigentlich mit dem Zwung und wir haben eigentlich von allen Seiten was abbekommen. Mhm. Wie warst du richtig schwer verletzt? Ja, ich hatte mehrere Rippen geprellt, mhm. blaue Flecke und einen Nasenbeinbruch. Und ein Nasenbein, also auch schon ja. nicht gerade sehr wenig, ne? Und wir wurden dann eben behandelt im Krankenwagen mhm. und einen Tag später wurde ich dann operiert an der Nase. Ja. Wie fühlst du dich jetzt im Moment? Wieder? Ich fühle mich jetzt eigentlich wieder fit. Wieder also fit, ja. Du bist da ja... Ich gehe auch wieder ins Stadion. Also. Wollte ich dir gleich fragen. Du bist da ja einfach irgendwie so reingeraten, ne? Ja. Das ist so eine Verkettung von Zufällen gewesen, ne? Deswegen, also... Hast du das vorher schon mitbekommen, dass es unter Umständen so krass zugeht? Ja, das sind 2 Hassvereine, mhm. dass man so ausdrücken will, Wuppertal und Essen. Mhm. gesagt, an dem Tag ist Essen abgestiegen. Mhm. Und da kann man eigentlich mit sowas rechnen, denn wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir dann am Bahnhof da stehen. Mhm. Wie hast du dich denn gewehrt? Wie habe ich mich gewehrt? Ich habe ruhig geschlagen. Mhm. So wie es so geht. Ich habe mich eigentlich, ich lag auf dem Boden und habe mich so geschützt. Mhm. Nochmal, jetzt aber nochmal ganz, ganz klar gefragt an dich. Von dir aus wäre die Gewalt da nicht ausgegangen, ne? Mhm. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Mhm. Also du bist nicht so drauf? Nee. Hooligan-mäßig? Nee. Mhm. Also mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. Mhm. Verdirbt dir das ein bisschen den Spaß am Fußball, dass es solche Auswüchse immer und immer wieder gibt? Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mich auch mehrere Tage danach irgendwie einfach nur scheiße gefühlt. Mhm. Hatte irgendwie auch dann später Angst, ins Stadion zu gehen, aber es hat sich auch gelegt. Ich gehe jetzt immer früher aus dem Stadion raus. Mhm. Um überhaupt nicht in solche Szenen da mal reinzukommen. Genau, da muss es doch, ich kenne mich ja nicht aus, da muss es doch irgendwelche Tricks geben, dass man dann halt so geht oder solche Wege benutzt, dass man gar nicht in Kontakt kommt mit den Schlägertypen, oder? Ja, also ich gehe jetzt immer auch früher aus dem Stadion raus und dann auch so schnell wie möglich nach Hause. Hast du den Eindruck von deinen Fußballerfahrungen, Spielerfahrungen in den Stadien, dass das schlimmer geworden ist in der letzten Zeit oder ist das immer gleichbleibend? Das ist eigentlich immer gleichbleibend. Mhm. Also ich gehe seit 5 Jahren ins Stadion. Mhm. Und da hat es eigentlich beim ersten Mal angefangen, dass man es mitgekriegt hat. Mhm. Und dann war man irgendwie immer näher ran, dass man in den Fanblock ging. Mhm. Und unsere, sag ich mal, wichtigen Fußballfans, mhm, die stehen eigentlich immer im Block weiter und machen dann immer ihre große Krawalle da. Meinst du, dass man dieses Phänomen, sag ich mal, aus der Welt kriegen könnte? Mhm. Also das ist auch lächerlich, dass die Polizei sich ja gar nicht wehren darf. Mhm. Zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in der zweiten Liga war jetzt vor 2 Wochen bei Leipzig. Da sind die Hooligans von Leipzig ausgerastet. Mhm. Und die Polizei hat eben die Aufforderung gekriegt, sich nicht zu wehren. Die dürfen sie auch nicht festnehmen, gar nichts. Warum dürfen die das nicht? Das ist ein Eskalationsprogramm, also Deeskalation, damit es nicht so schlimmer wird. Mhm. Und du meinst, das ist nicht die richtige Methode? Um das den ist wirklich nicht die richtige Methode. Sollte man, also meiner Meinung nach, direkt nach einbuchen. Also härter umgehen mit denen. Ja. Mhm. Gut, Björn. Ich hoffe, dass du da nicht wieder reingerätst in so eine Schlägerei. Also ich möchte jetzt auch nicht. Ein gebrochenes Nasenbein reicht. Deswegen. Wann gehst du jetzt wieder zu welchem Spiel? Also wir haben jetzt erstmal Sommerpause. Mhm. Und das fängt dann in 2 Monaten oder so wieder an. In 2 Monaten. Jetzt kommt erstmal die Fußball-WM. Ja genau, das kannst du vom Fernsehen aus beobachten. Oder fährst du nach Frankreich? Nee, ne? Frankreich. Vom Fernseher aus. Würde ich gerne, aber Eltern, Geld, Karten kriegen und so. Ja, alles klar. Und ich wollte nur sagen, dass die Sendung heute bei Hans Meise mir gefallen hat. Oh, das wäre nett. Ja, also, da sind wir jetzt. Gesagt, das kann ich gar nicht verstehen. Plus, minus stehen wir jetzt. Björn, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Dass ihr alle schon so früh Fernsehen guckt, ist ja wirklich verrückt. Janine, 21. Ich gucke ja Hans Meise immer nachts, wenn ich nach Hause komme. Janine, 21, hi. Hallo. Ja. Liebe Janine, dein Thema. Mein Thema ist, ich wollte dazu antworten, vorhin hat ein Herr angerufen, ja, der über das Thema Blasen gesprochen hat. Ja. Und jetzt wollte ich einmal das Gegenteil behaupten, weil aus Gesprächen und aus Erfahrungen mit anderen Frauen weiß ich, dass die meisten das sehr gerne machen. In welchen Kreisen verkehrst du? Bitte? In welchen Kreisen verkehrst du? Ja, ich würde sagen, die ganz normalen, nicht in irgendwelchen Abnormen oder so. Also es ist einfach so, dass ich aus Gesprächen und so erfahren habe, dass die am meisten eigentlich drauf stehen, ja? Und ich so als Außenseiter gelte, weil ich es nicht mag. Ist das wirklich wahr? Also deine Freundinnen stehen auf... Jetzt klingelt's, oder was ist da? Ja, das ist die Haustür. Das ist die Haustür. Also, wir können weiterreden, ja? Ja. Ja. Also deine Freundinnen stehen da wirklich drauf und denen macht das Spaß. Ja, dem macht das Spaß. Mhm. Und ich bin halt so, also ich meine, man muss alles ausprobieren und man muss alles durchmachen, aber wenn es einem nicht gefällt, dann sollte man es sein lassen. Daraus schließe ich, dass du schon ausprobiert hast und ja, durch und durchgemacht hast. Ja. Und du fandst es nicht schön? Ja, also ich muss sagen, mein Freund hat immer sehr gedrängelt und gebittelt und gebettelt. Ich möchte es doch mal ausprobieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Also ging es jetzt nur ums Blasen oder um die härtere Variante auch, bis zum bitteren Ende? Nee, das hat er sich eigentlich verkniffen. Also er hat früh genug Bescheid gesagt. Ja. Aber auch so, ansonsten, es hat mir nicht so gefallen, dass ich sagen kann, das muss ich jetzt immer haben. Mhm. Es ist einfach so, dass, ich weiß nicht, bei mir war dann auch so ein komisches Phänomen. Ich hatte immer, wenn ich es gemacht habe, 2 Tage später eine Mandelentzündung. Oh. Weiß nicht, ob es damit zu tun hatte. Aber, Psychosomatik, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Und es ist einfach so, dass ich also von diesem Herrn von vorhin einfach nicht gut fand, dass er das auf dieser Basis macht. Nur weil er das möchte, macht seine Freundin das. Mhm. Und ihm gefällt es so. Aber ich finde, wenn sie es eigentlich nicht so gerne tut, dann sollte er das auch tolerieren. Weil ich zwinge auch niemanden, irgendwas zu machen. Oder was heißt... Ach, ich glaube, das hat er aber auch so gemeint. Dann hast du es vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Ja, also ich meinte eigentlich, ich meinte so, dass... es gibt viele Frauen, die es mögen und vielleicht ist er immer an die Falschen geraten. Vielleicht ist er an solche immer geraten, wie du es bist, ne? Ja. Das kann ja sein, ne? Also, ja. Wenn du mit deinen Freundinnen über dieses heikle, intime Thema sprichst, also das kommt vor, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, ne? Versuchen die dich denn vielleicht dann auch zu überzeugen und sagen, Janine, Mensch, das ist abgefahren. Das ist so geil. Versuchen die dir das schmackhaft zu machen, das Ganze? Ja, so in etwa ist das, ja. Ah. Wie machen? Also, mit welchen Argumenten? Ja, es heißt immer, also Männer stehen da drauf und dann hast du gute Karten. Ach so, und aber aus. Besonders gut kannst du. Moment, das ist aber ein seltsames Argument. Das ist ein strategisches Argument. Ja, ja. Ne? Die sagen ja nicht, die machen das, weil es ihnen selbst, den Frauen, so viel Spaß macht, sondern weil sie damit die Männer besser antören können. Ja, so in etwa. Also heißt dann, man ist recht begehrt, wenn man sowas aufhört. Ach so. Hast du denn schon mal eine Freundin, eine Frau kennengelernt, die wirklich von sich aus sagt, es ist mein Ding, ich finde es scharf, ich habe richtig Spaß daran? Ja, also ein Bekannter hat noch vor 2 Wochen zu mir gesagt, es gibt nichts Wunderbareres, als einen Mann oral zu befriedigen. Da hast du nur gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Genau, weil da habe ich einen Würgereiz gekriegt. Wie bist du denn jetzt mit deinem Freund zurande gekommen? Toleriert er das auch? Nimmt er das hin, dass das nicht so deine Methode ist? Ja, das macht er. Mhm. Ja, es ist allerdings schon mal vorgekommen, dass er fremdgegangen ist und sich dann woanders einblasen lassen hat. Mhm. Wobei man da natürlich dann wieder ganz das Thema Infektionen und so mit einbringen muss, ne? Wenn er fremdgeht, ja, genau. Und dann sollte man dann natürlich nicht mit scherzen. Reden eigentlich Frauen viel über solche Themen? Jetzt, wo ich schon mal eine Frau am Telefon habe, können wir darüber auch mal reden. Wir Männer sind ja ganz offen. Wenn wir miteinander plaudern, wird ja über alles ganz klar gesprochen. Ist das bei euch Frauen auch so? Also ich muss ja immer sagen, es heißt immer, Männer reden immer nur über so heikle Themen und Frauen machen dann ihr Kaffeekränzchen und Braten. Also so ist es nicht. Frauen also reden dann darüber, was gerade die Petersilie kostet oder so. Nee, absolut das nicht. Oder die Kosmetik. Also solche Themen kommen bei Frauen auch vor, ja, sogar recht häufig. Ja? Ja, eigentlich so regelmäßig jeden Montag nach dem Wochenende. Jeden Montag nach dem Wochenende? Genau. Auf der Arbeit oder wie? Nee, ja, unterschiedlich. Und dann erzählt ihr Mädels euch so alles ganz offen, wie die Jungs waren, wie die Männer waren und was abgegangen ist? Ja, sicherlich. Worüber man sich geärgert hat, was gut war und halt so ein bisschen Rumgemotze und ein bisschen Lob und... Jetzt gib uns auch mal so als Tipp fürs Wochenende, so aus deiner Insider-Sicht, uns Männern doch noch vielleicht so einen kleinen Rat mit auf den Weg, wie wir am besten den Mädels imponieren könnten, wenn wir jetzt rausgehen am Wochenende. Also, ich finde, Männer können wirklich damit imponieren, wenn sie immer ehrlich sind und sich auch gelegentlich Zeit nehmen, sehr viel Zeit. Also die Ehrlichkeit zum Beispiel so, da kommt jemand und der guckt dich an und sagt, Janine, heute Nacht will ich dich vernaschen. Ist das okay? Das ist ehrlich. Also ich finde, das ist sehr ehrlich und das finde ich gut, das würde ich tolerieren. Ja, also das finde ich besser, als wenn wie Süße, hast du mal Feuer oder solche blöden Anmachen. Ja. Ich finde das ganz direkt, finde ich das okay. Ja, also ganz direkt und ganz ehrlich. Genau. Das mögen die Frauen. Da war ich ja immer schon von überzeugt. Janine, danke für deinen Anruf. Und herzliche Grüße an deine netten Freundinnen. Ja, und dann möchte ich auch noch meine Freundin Tanja grüßen. Ach. Die hat darauf bestanden, dass ich sie grüße. Heute habe ich ja was angefangen mit den Grüßen. Aber na gut. Alles Gute, Janine. Ciao. Ja gut. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für diese Woche von Domian. Mein Team. Und ich sage herzlichen Dank. Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Dunalski, Markus Liebetanz, Axel Rottländer, Mathilde Kohl, Katrin Heckmann, Marco Rössler, Tom Bildhauer und Peter Ofsianowski. Montag ist Pfingsten, da sind wir nicht hier. Aber dann sind wir wieder da und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Impotenz. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ziegen und Zicken. Und dann möchte ich natürlich hauptsächlich mit Ziegen und Zicken reden. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende und freue mich dann auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Alles Gute bis dahin. Ciao.